Ihr hört Framatz Musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 26 mit Willie the Lion Smith, Thelonious Monk, Cecil Taylor, Les Spann, Andre Segovia, Marty Robbins, Lonnie Johnson und Eddie Lang, Fleetwood Mac, Teddy Bunn, Solomon Burke, Gene Ellison, The Valentinos, Nat King Cole, Little Richard, Dolly Parton und Porter Wagoner, Buck Trent, Jerry Reed und Charlie Barnett. Für den 1913 in New York City geborenen Tenorsaxophonisten Charlie Barnett ging es in der Musik hauptsächlich um den Spaß eben an dieser und weniger darum, Hitparaden zu stürmen. Wenn man die Sache so locker sieht, kann es dann sogar ganz unabsichtlich passieren, dass man plötzlich Hits und kommerzielle Erfolge hat, quasi als Nebenprodukt. 1940 hatte Barnett seinen ersten großen Hit mit Ray Nobles Komposition Cherokee und 1944 einen mindestens genauso großen mit seiner Eigenkomposition Skyliner. Diese Komposition eröffnete unsere Sendung. Diese Unbekümmertheit von Charlie Barnett muss man sich im wahrsten Sinne des Wortes leisten können. Aber er konnte das, weil er aus wohlhabenden Hause kam. Und als er 1949 dann so viel erbte und an einem Familienunternehmen ohne große Gegenleistung finanziell beteiligt wurde, entschloss er sich, nur noch sporadisch als Musiker aktiv zu werden und auch nur das zu machen, wohin da er 100%ig stehen konnte. Erwähnenswert ist, dass Barnett die erste Big Band leitete, in der Schwarze und Weiße komplett gleichberechtigt spielten, was ihn bzw. seine Big Band zum ersten, wenn icht dem einzigen weißen Orchesterchef machte, der im Apollo Theater damals vor schwarzem Publikum auftrat. Der nun folgende Interpret, Willie the Lion Smith, wurde ebenfalls in New York City geboren, allerdings 20 Jahre vor Charlie Barnett. Seine Familie war nicht vermögend und The Lion Smith war auch eher in kleinen Besetzungen oder Solo zu Hause. Stilistisch wird er als Stride-Pianist eingeordnet, eine noch stark vom Ragtime beeinflusster Jazz-Stil des Pianospiels. 1972 spielte er zusammen mit dem Swing-Drummer Papa Joe Jones seine Komposition Rock and Roll and Weep erstmalig ein. Die hören wir gleich. Das war seine letzte Aufnahmesession. Im Jahr darauf verstarb Willie the Lion Smith im Alter von 80 Jahren. Thank you. die kleine Jazz-Piano-Historie begann mit Willie the Lion Smith und Joe Jones. Danach folgte Thelonious Monk mit Gene Ramey am Bass und Art Blakey am Schlagzeug. Well, You Needn't aus dem Jahre 1947. 12 Jahre später Cecil Taylor in seiner sehr freien Version von Cole Porters I Love Paris. Der Gitarrist und Flötist Les Spann wurde 1932 in Pine Bluff, Arkansas geboren, spielte eine Weile in Tennessee mit dem Pianisten Phineas Newbern Jr., bevor er um 1960 mit Trompeter Dizzy Gillespie in dessen Band spielte und mit ihm zwei Alben für Verve Records aufnahm. Auf Con Alma, einem Original Gillespies aus dem Jahre 1954, hören wir Les Spann 1961 an der Gitarre, die er mit den Fingern zupft. Während die meisten Jazzgitarristen mit Plektrum spielten, gab es auch schon vor Wes Montgomery Jazzer, die auf das Plektrum verzichten. Etwas später in dieser Sendung werden wir einen weiteren hören mit Teddy Bunn. Aber das ist erstmal nur ein Hinweis auf Späteres. Nach Les Spann hören wir mit André Segovia, einen klassischen Gitarristen, der ein traditionelles mexikanisches Volkslied spielt, aufgenommen für die Deutsche Grammophon 1954. Thank you. nächsten drei Titel wurden zwischen 1929 und 1969 aufgenommen und sollen den Gitarristen Lonnie Johnson und dessen Einflüsse auf Musiker und Gitarristen in unterschiedlichen Genres zeigen. Lonnie Johnsons Einfluss als Sänger kann man sehr gut in Marty Robbins Gesang erkennen. Als er 1956 Mr. Teardrop in Nashville aufnahm, aber auch der Gitarrist Hank Garland, den wir hier hören, orientierte sich mit seinem Gitarrenspiel stark an Johnson. Danach in Handful of Riffs aus dem Jahre 1929 hören wir dann Johnson persönlich, aber auf der 12-Saiten-Gitarre und dann noch in offener D-Dur-Stimmung. Das war relativ ungewöhnlich für Lonnie Johnson. Vermutlich tat er das auch nur bei diesen Duo-Aufnahmen mit dem Gitarristen Eddie Lang, der eigentlich Salvatore Massaro hieß, sich aber für diese Aufnahmesession das Blues-Pseudonym Blind Willie Dunn zulegen musste. In den 60er Jahren spielte Peter Green bei der Gruppe Fleetwood Mac. Er wird immer hoch gelobt. Leider wird dabei der andere Gitarrist Danny Kirwan leicht übersehen. Ich übersehe ihn nicht und daher bringe ich ein sehr gutes Stück von ihm, nämlich Jigsaw Puzzle Blues 1969, auch sehr stark von Lonnie Johnson geprägt. Den Titelnamen hat er sich übrigens von einem Lonnie Johnson-Stück geborgt. Der Titel selbst von Lonnie Johnson klingt aber sehr anders. Also es ist wirklich eine Originalkomposition von Danny Kirwan. Thank you. hörten soeben Teddy Bunn, einen Gitarristen, der seit den späten 20er Jahren Platten als Sessionmusiker eingespielt hatte, mit dem King Porter Stump von 1940. Wie Lonnie Johnson hatte er, etwas später als Johnson, in den 30er Jahren auch mal als Gastmusiker in der Duke Ellington Band gespielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte er aber meist in Rhythm and Blues Bands E-Gitarre, unter anderem der Band von Louis Jordan. Anders als Johnson und ähnlich wie den auch heute gehörten Les Ben spielte er mit dem Daumen bzw. mit den Fingern. Die folgenden 6 Aufnahmen sind US-amerikanische Originale, die in den 1960er Jahren gerne von britischen Beatbands nachgespielt wurden und dann, zum Beispiel im Falle von den Rolling Stones oder Animals, wieder in die USA reimportiert wurden. Soul-Sänger Solomon Burke wollte seinen Hit Cry For Me erst gar nicht aufnehmen, weil er die vom Produzenten Burt Burns geschriebene Nummer einfach nicht mochte. Zum Glück tat er es dann doch. Am Klavier war zum Beispiel der Pianist Hank Jones, der Bruder von Elvin und Zed Jones. Laut Wikipedia sollen außerdem auch insgesamt 4 Gitarristen bei der Aufnahme mitgewirkt haben. Don Arnone, Al Caiola, Bucky Pizzarelli und Everett Barksdale. Ehrlich gesagt höre ich da keine 4 Gitarristen, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Es können ja wirklich 4 gespielt haben. Raushören tue ich sie allerdings nicht. Titel Nummer 2, eine ganz frühe Soul-Nummer aus dem Jahre 1958. Wahrscheinlich gab es da noch gar nicht den Begriff Soul als Stilrichtung. Gene Allison, You Can Make It If You Try. Gene Allison wuchs zwar in Tennessee auf, wurde da auch geboren, allerdings wuchs er nicht in Memphis auf, wie man das für einen Soul- oder Blues-Sänger annehmen könnte, sondern in der Country-Metropole Nashville. Titel Nummer 3, The Valentinos, It's All Over Now, aus dem Jahr 1963. Ja, das war ein großer Hit für die Rolling Stones. Die Valentinos waren Bobby Womack und einige seiner Brüder. Titel Nummer 4, geschrieben von Bobby Troup, erstmalig aufgenommen 1946 von Nat King Cole, Route 66. Diese Version hören wir auch. Bobby Troup war gar nicht begeistert, dass sein Route 66 von Beat-Bands nachgespielt wurden. Er fand alle Versionen ausnahmslos schrecklich bis dilettantisch und sah die Tantiem als eine Art Wiedergutmachung für diese Art von Körperverletzung. Das war allerdings seine Meinung, nicht unbedingt meine. The Girl Can't Help It wurde auch von Bobby Troup geschrieben, 1956 für den gleichnamigen Film. Mit dem Sänger Little Richard war Bobby Troup im Gegensatz zu den britischen Beatbands sehr zufrieden. Die Stones haben das nicht gecovert, aber die Animals schon 1964, glaube ich. Das waren jetzt nur 5 Titel, aber ich bin der Meinung, jetzt muss mal wieder Musik kommen. When your baby leaves you all alone, cause you're on the phone, don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am, honey, come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, there's nothing but the smell of her perfume. I don't Don't you feel like a crime? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, loneliness, such a waste of time. Oh, yes. You don't ever have to walk alone. But you see, but come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh, yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like I'm crying? If you try. Have to cry. Sometime you have to lie. You gon' live on till you die. Oh yeah, you can make it if you try. Stay out all night long. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. viele Country-Sänger sind Superstars in ihrem Genre und haben viele Fans in den USA, aber sind außerhalb dieser Blase nicht sehr bekannt oder sogar unbekannt. Bei Dolly Parton, genau wie bei Johnny Cash, war das nie der Fall. Wir hören sie in einem Duett mit dem Sänger Porter Wagoner, für den diese Beschreibung eigentlich passend ist. Sehr bekannt in den USA und bei den Country-Fans so und so. Relativ unbekannt außerhalb dieser Blase. You Better Move It On Home. Dazu muss man sagen, Porter Wagoner hatte eine Fernsehshow und in dieser Fernsehshow featurete er Dolly Parton, die durch diese Sendung erst so richtig bekannt wurde. Innerhalb kürzester Zeit überflügelte Dolly Parton dann Porter Wagoner, der das wohl nicht ganz so gut fand. Auf YouTube habe ich einige dieser Fernsehshows gesehen, die liefen von den frühen 60er Jahren bis weit in die 70er Jahre hinein. Und was mir da immer sehr gut gefallen hatte, war die Band von Porter Wagoner, The Wagon Masters. Und wer mir besonders in dieser Band gefallen hatte, war Buck Trent, ein Gitarrist und Banjo-Spieler, der Banjo manchmal wie eine E-Gitarre gespielt hatte. Da kann ich nicht mal sagen, beim nächsten Titel, also beim Titel nach dem Duett Dolly Parton, Porter Wagoner, ob das ein Banjo ist oder eine Gitarre. Ich nehme fast an, das ist ein Banjo. Der Titel heißt Bucky, wurde 1977 aufgenommen. Als dritten Titel hören wir die Originalversion von U.S. Mail, Jerry Reed, der das 1966 auf sein Debütalbum aufnahm. Er hatte vorher seit den 50er Jahren ja schon etliche Singles veröffentlicht. Wie wir wissen, später hat das Lied Elvis aufgenommen und sogar mit Jerry Reed an der Gitarre. Das war Framas Musikalisches Fundbüro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, sagt Frank Matthias. Alles Gute. I've been sitting here looking at the clock, Big Daddy, already you're a half hour late. I've been pulling back the curtains, peeping out the window, wish you wouldn't make me wait. You better move it on home, boy. You better move it on home. Been a sitting here listening to the jukebox playing and forgetting where I ought to be. Sipping on a cool one, having me some good fun. Time got away from me. I better move it on home. Better move it on home. Better spin them wheels and make it on back where heaven on earth and love is at like a rolling stone. Better move it on home. Cooking you a nice hot supper and you can't even eat it on time. Heating up the meatloaf and stirring up the gravy, it's kinda got to messing up my mind. You better move it on home, boy. Better move it on home, yeah. I've been a speeding through the traffic, a passing everyone. I remember what I forgot. Stepping on the gas and a driving kinda fast. I hoping I won't get stopped. Better move it on home. Better move it on home. Make it on back where heaven on earth and love is at like a rolling stone. Better move it on home. Better spin them wheels and make it on back where heaven on earth and love is at like a rolling stone. Better move it on home. Yeah. Better move it on home, Daddy. You're running just a little shade late. I'm on my way, baby. This traffic is murder. Traffic's a messing up my mind. You are messing up my mind. I'm a U.S. male, 'cause I was born in a South Georgia town on a Sunday morn. Now Georgia just happens to occupy a place in the southeastern portion of these United States. Now that's a fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male. M-A-L-E, son, that's me. Now said all that to say all this. I've been a-watching the way you've been a-watching my miss. For the past 3 weeks you've been hot on the trail. You kind of upsetting the U.S. male. Now you touch her once with your greasy hand, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. 'Cause she's wearing a ring that I bought on sale, so that makes her the property of this U.S. male. So you better not mess with the U.S. male, my friend. If the U.S. male gets mad, it's gonna do you in. If you know what's good for yourself, son, you go find you somebody else, son. Don't tamper with the property of the U.S. male. The U.S. male is on his toe. So quit watching my woman, 'cause that ain't wise. You ain't pulling no wool over this boy's eye. Now I catch you around my woman, champ, I'm gonna leave your head about the shape of a stamp. Kinda flattened out, so you do well to quit playing games with the U.S. male. So you better not mess with the U.S. male, my friend. If the U.S. male gets mad, it gonna do you in. If you know what's good for yourself, son, you go find you somebody else, son. Don't tamper with the property of the U.S. mail. Tell him you talk. Yeah. Yeah. Now I'm telling you, son, keep your greasy meat hooks off my woman. Drop it.